Reflexion. Ein ordentliches Leben führen. Es ist für Schneider ein Wunsch, dass es ihm gelingen möchte, getreu dem Recht und der Ordnung sein Dasein auf eine gültige Weise zu leben. Als Kunstscharfender überprüft er das Wesen seiner eigenen Werke eingehend unter diesem Gesichtspunkt. Seine Bilder sollen eigentlich kindgerecht, seine Schriften zudem klar und verständlich gebildet sein. Viel zu sagen würde er nicht zur gegebenen Ordnung haben. Nenne man diese mit dem deutschen Wort dafür oder nicht, es bleibe doch das Gleiche. Das Dharma soll gewahrt werden. Die Ordnung bleibe erhalten.